Hadith Nummer 128. Anas ibn Malik berichtete: Einmal saß Mu'ath hinter dem Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, auf einem Ritt. Der Prophet sagte zu ihm: O Mu'ath ibn Jabal! Mu'ath antwortete: Da bin ich, O Gesandter Allahs, ich stehe zu deiner gefälligen Verfügung. Der Prophet sagte: O Mu'ath! Mu'ath antwortete: Da bin ich, O Gesandter Allahs, ich stehe zu deiner gefälligen Verfügung. Und wiederholte dies dreimal. Der Prophet sagte: Es gibt keinen, der aus seinem Herzen aufrichtig bezeugt, dass kein Gott da ist außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, ohne dass ihm Allah das Höllenfeuer verwehrt. Mu'ath sagte: O Gesandter Allahs, soll ich dies nicht den Menschen kundtun, damit sie sich freuen? Der Prophet antwortete: Dann werden sie gleichgültig sein. So berichtete Mu'ath erst von diesem Hadith, als er im Sterben lag, da er fürchtete, eine Sünde begangen zu haben.